Wie ist euer Sättigungsgrad? Vertragt sie noch ein bisschen Liberia? Do you want to hear a little bit about Liberia? Also zuallererst möchte ich Danke sagen für eure Gebete. Ich habe das eigentlich noch nie erlebt, so eingebettet zu sein in Gebet und Liebe. And I really want to thank you for your prayers. I've never felt it so strongly, being really embedded in prayer. Und das zeugt für mich von zwei Dingen, von Liebe und von Glauben. And it showed me two things about love and faith. Ja, Liebe, in ein Land zu investieren, wo man nie war und vielleicht nie hinfahren wird. To invest love in a country that you might never see or ever visit. Und der Glaube daran, dass das eine Sache ist, die Gott uns aufs Herz gelegt hat und dass das von ihm ist und gut ist. And faith to know that this is from God and it's a good thing. Und davon durfte ich mich überzeugen. And I've been convinced of this. Ja, und ich habe ein paar Bilder. And I have a few pictures. Ja, ihr erinnert euch vielleicht, wie der Rob in diesen Spatenstich gemacht hat. You might remember last time we showed über ein Jahr her. The opening of the church that was built a year ago. Habt ihr die schon gesehen, die Gemeinde in Malawi? Das ist, wo du den Spatenstich gemacht hast, das ist jetzt die Gemeinde, die dort steht. And this is the church that is in Malawi today. Genau, das ist diese auf dem Berg oben. Und beim nächsten Bild sieht man die Schule daneben. And then you see next to it the school. Und das nächste Projekt wäre, die Schule zu vergrößern, weil die, nochmal zurück, also rechts sieht man die Schule, weil die Klassenräume zu klein sind. And you see the school on the right and the classrooms are quite small. Und seit dieses Dorf eben sich Gott zugewendet hat, ziehen viele Menschen hin. And since this village has turned to God, many people have come to move there. Und man spürt eine andere Atmosphäre. And it's really a wonderful atmosphere. Und beim nächsten Bild, die habt ihr schon gesehen, das ist die Maschine, richtig, die wir reingeflogen haben im Hubschrauber. And in the next picture you see the rice mill, the one that we flew in by helicopter. Also das ist euer Geschenk an dieses Dorf. And this is your gift to this village. Und ich habe gefragt, was kann die Maschine, wie viel erleichtert die eure Arbeit? Und er hat einfach nur gelacht. And I asked them, how much easier does this make your work? And they just laughed. In ein paar Minuten schält die Reis, wozu sie sonst Stunden brauchen würden. In a few minutes, the rice is shelled, where before they needed hours. Und sie können damit Geld verdienen, weil für alle 5 Becher Reis, die sie für die Nachbardörfer schälen, behalten sie einen Becher und verkaufen ihn dann. So, and they can also sell the rice to neighboring villages. For every 5 cups of rice. They keep one. Ja, okay. Nächstes Bild. Ja, und Pastor Roy, wie man sehen kann oben, ist allgegenwärtig. You can see Pastor Roy. And his wife. And his wife. Das ist echt süß. Also er biegt in der Gemeinde auf der Tür und and sie. And it's hanging on the door in the church. And you left a deep impression. Okay, nächstes Bild. Ja, das ist. In Bokusa, das ist die Gemeinde, wo sie sich jetzt treffen. This is in Bokusa, in the church where they meet now. Und jetzt sehen wir das Gebäude, das wir finanziert haben. And now you see the building that we financed. Also das Dorf dort hat einfach gesagt, bitte kommt und baut die Gemeinde hin, wo ihr wollt. Nehmt euch das Land und macht es einfach. And the village just said to us, come and build wherever you want. Und Gott hat unser Geld eigentlich multipliziert, weil wir wollten die Gemeinde in einem anderen Dorf bauen. Und die haben so lange überlegt, dass der Dennis gesagt hat, dann nicht, dann baue ich sie woanders. Und dann haben sie gefleht, dass er auch kommt. Und jetzt haben wir um das gleiche Geld 2 Gemeinden gebaut. And God. And God really multiplied our money for them because we were going to build a church in another village, but they were taking so long to consider whether to do it or not that another village asked us to do it, and so we did it right away in this village, and the other village, of course, wanted it afterwards. So now we have 2 churches and 2 villages. Also die hätten die Ältesten fast gesteinigt, weil die so lange überlegt haben. Die haben wirklich Druck bekommen und gesagt, wenn ihr das nicht macht, dann habt ihr unseren Support nicht mehr. And they almost stoned the elders. They said, if you don't let them build this building, then you don't have our support anymore. Und die andere Gemeinde sieht man jetzt im nächsten Bild. And you see the other church in the next village, in the other village. Es sind immer Räume hinten für Missionare und Besucher und There are also rooms in the back for visiting missionaries and guests. Und in das Dorf wollen wir auch das medizinische Zentrum bauen in Kapagisia. And this is in Pasagisia, and this is where we also want to build the medical clinic. Genau. Nächstes Bild. Ja, und der Dennis arbeitet viel mit anderen Organisationen. Dennis works with other organizations. Water of Life. Water of Life is one of them. Jesus is the Water of Life steht am Brunnen. It says Jesus is the Water of Life. Oder American Purse. Or Samaritan's Purse. Ah, sorry, Samaritan's Purse. Samaritan's Purse. Aha, this is okay. The organization of Billy Graham's son. Right, also es ist sehr ganzheitlich, das gefällt mir. It's very holistic and that's what I really like. Aha, nächstes Bild. Das ist im ersten Dorf der Chief. This is the chief of the first village. Der rechts. On the right. Ich habe ihm versucht, ein bisschen das Lesen beizubringen. I tried to teach him to read. Read, ich habe gedacht, das kann ja nicht so schwer sein, lesen. It can't be so hard to read. Es ist eigentlich schwer. But it is hard. Weil er kann das ABC, aber das B ist das B ist ein B und G und ich bin dann und er hat gesagt, er wird dran arbeiten. Ich habe gesagt, das Chief musst du lesen können, Bibel lesen und And he knows the alphabet, but he doesn't know how to read. So I was trying to teach him, and I said, "Chief, you have to learn how to read, so you can read the Bible." Und die sind so offen gewesen, es war unglaublich. And they were so open. It was unbelievable. Bitte kommt, baut eine Gemeinde. Bitte baut eine Schule. Please come and build us a church. Please come and build us a school. Ja, ja. Nächstes Bild. Das ist, da haben Sie so ein Poster von Charles Taylor, der für diesen ganzen Bürgerkrieg verantwortlich war. And they have a poster there of Charles Taylor, who was responsible for the Civil War. Die Menschen haben viele Jahre sich einfach im Busch versteckt. For many years, people just hid themselves in the bush. Weil die Leute einfach in jedes Dorf gegangen sind und alles niedergebrannt haben und Menschen getötet haben. Because people came and just burned down the villages. Ja, ich glaube, das sieht man im nächsten Bild. Da zum Beispiel, das sieht man, das sind die alten Häuser, da sieht man nur noch die Fundamente und das haben sie neu aufgebaut. You can see the older houses on the left and the foundations they kept and then they rebuilt. Und früher hatten sie Wellblechdächer. Before they had tin roofs. Und jetzt haben sie diese Dächer. And now they have these straw roofs. Und die muss man einmal im Jahr wechseln. You have to change them once a year. Das sieht man im nächsten Bild. Ja. Das ist unser Team. This is our team. Etwas erschöpft. A bit exhausted. Das musste ich einfach reingeben, das Bild, weil sie dauernd Sachen aus dem Busch schießen mit der Steinschleuder. They always hunted for things in the bush with slingshot. Und das sieht man dann im nächsten Essen. And then you would get it at your next meal. Das ist das Wasserloch. And this is the watering hole. Und ja, wie gesagt, eine Viertelstunde hin und retour für jeden Schluck Wasser. It takes 15 minutes there and back to get your water. Und mir wäre es sehr ein Anliegen, dass sie einen Brunnen bekommen. And it's such a concern for me that they get a well. Ja, nächstes Bild. Ja, das geht halt sehr steil bergauf. And it's very steep, the path to the village. Man sieht nicht, wie heiß es war an dem Tag. You cannot see how hot it was. Okay, nächstes Bild. Ja, da sieht man, wie er dieses Dach macht. And you can see him here building the roof. Und ja, es liegt halt. Und die Bibel sagt, glaube ich, nur ein zänkisches Weib ist schlimmer als ein triefendes Dach oder so. And the roofs leak. And it says in the Bible that a contentious Frau is wife is worse than a leaking roof. Und ja, für $150 könnte man ein Dach decken und sie hätten diese Arbeit nicht mehr. And for $150, we could give them a tin roof. Aha, a tin roof. Where they wouldn't have to make these. Ja, das ist sehr dornig und das ist very, ihre Arbeit. Thorny and it's hard work. Ja, nächstes Bild. Ja, da sieht man, wie sie das Dach decken oben neu. And you can see how they cover the roof. Nächstes Bild. Ja, überall Kinder, das ist das zweite Dorf. This is the second village. There's children everywhere. Also es ist wirklich so, die haben extrem süße Kinder dort. They have really unbelievably, man möchte immer gleich eins mitnehmen. Sweet children and you just want to take one with you. Und in dem Dorf ist eigentlich eine Frau zu mir gekommen, hat mich gebeten, ihre Tochter mitzunehmen. Actually, a mom came to me in this village and asked me to take her daughter with me. Ich konnte irgendwie meinen Ohren nicht ganz trauen, so was? Also es war strange. I could hardly believe it. Okay, nächstes Bild. Ja, in jedem Dorf als Zeichen, also trifft man sich mit den Ältesten und dann bekommt man ein weißes Huhn. In the village we met with the elders and then we got a gift of a white als Zeichen der Freundschaft chicken. Und Reinheit. And this is a sign of purity. Und ein Huhn möchte ich in dem Land nicht sein. I would not like to be a chicken in this country. Ich habe da Dinge gesehen, die mit den Hühnern aufführen, das ist ja Wahnsinn. What they do with the chickens is unbelievable. Okay, nächstes Bild. Das ist im dritten Dorf, das ist die Wasserstelle, wo sie Wasser holen und auch wo man sich badet. This is in the third village where they bathe and where they get their drinking water. Und das sind Fische und die würden sie nie essen, weil sie glauben, die Seelen ihrer Vorfahren leben in diesen Fischen. There are fish in this pond, but they would never eat them because they believe that the souls of their ancestors live in the fish. Und sie opfern diesen Fischen, wenn sie schwanger werden wollen. They sacrifice these fish when somebody in order to become pregnant. Genau, ja. Okay, das nächste Bild. Und das ist, glaube ich, schon das letzte. Das ist, am Abend haben wir den Jesus-Film gezeigt. In the evening we showed the Jesus film. Und ich glaube, im Ganzen haben so 800-900 Menschen gesehen. And about 800 or 900 people saw the film. Und es kamen sehr viele immer noch vorne, ihr Leben Jesus zu übergeben. And many came to the front to give their lives to Jesus. Wenn Jesus ein Wunder vollbracht hat, haben sie geklatscht. Whenever Jesus did a miracle in the film, they all started to clap. Und ja, im dritten Dorf war auch ein Evangelist, der gesagt hat, er macht seit 5 Jahren keinen Gottesdienst mehr, weil er nicht lesen kann. And we met an evangelist who told us that he doesn't do church services anymore because he can't read. Weil er nicht weiß, was er mehr sagen soll. And he doesn't know what more to say. So. Ja, nächstes Bild. Next picture. Gibt's keins mehr? Is there any more? Ich würde euch gerne vielleicht noch das Grundstück zeigen, das wir gekauft haben. And I would like to show you the property that we've bought. Es ist sehr groß. It is very big. Und alle Möglichkeiten stehen offen. Es ist in der Nähe von einer Universität, einer staatlichen. It's near a university. It's in the city. This is our place. That's a school that's just right there. Ja, da gibt's eine Schule. Und sonst ist es eigentlich, also das ist jetzt die Hinfahrt. This is on the way to the property. Und der George ist die ganze Nacht gesessen, um dieses Video herzustellen. Georgie worked the whole night. Das ist der erste Grenzstein. Film. That's the first landmark. They are not moving. The forest, what kind of buildings today? Somebody will be like this. Like this, yeah. Das ist die Fahrt zum Grundstück. This is still going to the property. Und das ist jetzt, da gehen wir das Grundstück entlang. Das ist alles unser Land. And this is the property. I'm really glad I brought them. Das ist. So from here. Yeah. So point this way. So it's from here like this. What's the area? Approximately, you said 20 acres. Acres. Wie viel, weiß jemand, wie groß es ist? 20 Acres? 20 Fußballfelder? Ich kenne mich mit dem Ding überhaupt nicht aus. Wir waren lost und es hat mir auch nichts genützt. We were lost and I didn't know how to work the GPS. Danke, Georgie. Thank you, Georgie. Also, meine Conclusion war einfach, nachdem ich den Dennis kennengelernt habe. My conclusion after meeting Dennis, Pastor Dennis. Es gibt keine Organisation, die sicher besser geeignet wäre, zu investieren. I really believe that there isn't a better organization that we can invest in. Also, er ist ein irrsinnig guter Leiter. He's an incredible leader. Er hat so viele Projekte am Laufen, ist ein Evangelist durch und durch. He has so many projects going on at the same time. He's a real evangelist. Arbeitet rund um die Uhr. He works round the clock. Und was das bisschen, was wir geben können, multipliziert sich und vervielfältigt sich gewaltig dort. And the little that we give them, it just multiplies over there. Und es ist nicht, als würde eine Gemeinde ein bisschen was machen, sondern es ist eine Riesensache dort. And it's not like we're just one small church that is doing something there. It's a huge operation. Und die Leute sind total gesegnet, wenn wir kommen. And the people are totally blessed. Weil ich gefragt habe, ich habe dann gesagt, Dennis, wäre es nicht besser, ich gebe dir das Geld, ja. Because I asked Dennis, isn't it better that I just give you the money? Gesagt, nein, es ist wichtig, dass ihr kommt und Geld ist nicht alles. And he says, no, it's important that you come, because money is not everything. Und Compassion, ich habe das die Woche gehört, eine gute Definition. I heard a good definition for the word compassion. Dass wenn alles, was Jesus getan hat, ist aus Compassion heraus passiert. Everything that Jesus did came out of compassion. Er hat immer Mitgefühl gehabt und gehandelt. He had compassion and then he acted. Und das ist eine Kombination aus Liebe und Hass. And this is a combination of love and hate. Liebe für den Menschen. Love for people. Und einen Hass gegen die Umstände. And hate against the circumstances. Und ich glaube, für jeden von uns gibt es etwas, was wir nicht aushalten. And I think for all of us there are things that we can't stand. Und meistens, wenn wir das sehen, sagen wir im Fernsehen oder woanders, dann schalten wir um. And when we see it, whether it's on TV or anywhere else, it just triggers something in us. Und ich glaube, Gott will, dass wir genau das Gegenteil machen. And I think God wants us that we do the opposite. Er will, dass wir ganz genau hinschauen. That we look. Und meine Frage ist, was hältst du nicht aus? And my question to you is, what can't you stand? Weil diese Liebe energizes deinen Geist. Because love energizes the spirit. Und dieser Hass gegen die Umstände motiviert dich zu handeln. And the hate for the circumstances motivates us to act. Und ich glaube, in einem ersten, also es gibt so viele Dinge, es gibt Leid hier, es gibt Leid vor der Tür, es gibt Leid in Asien, überall gibt es Leid. And I think we know that there is suffering and pain everywhere. Man kann sich nicht auf so viele Dinge konzentrieren, sonst wird man ineffektiv. One can't concentrate on all of those things, all of those places, or we will be ineffective. Aber in einem Land zu leben wie wir und nicht sich eines Landes anzunehmen wie Liberia zum Beispiel. But to live in a country like ours and not to invest in a country like Liberia. Also die Erkenntnis hat Gott mir gegeben, ist einfach nicht mehr richtig. Sorry. Wäre nicht richtig. It would not be right. Wie ich zurückgekommen bin, habe ich gedacht, das ist eigentlich unfair. And when I came back, I thought it's actually unfair. Ja. Also wir haben die basischen Dinge sind im Überfluss da. Our basic needs are met, overflowing actually. Menschen sterben dort, weil sie es einfach nicht haben. And people are dying there because they don't have their Versorgung. Basic needs. Exactly. Und ich glaube, ja, der Heilige Geist hat uns geleitet. And I believe the Holy Spirit has led us there. Und ich finde es super, dass wir einfach in die Richtung gehen. And I find it wonderful that we just keep going in this direction. Neben all den anderen Dingen, die es zu tun gibt. Beyond all the other things that there are to do. Bis Jesus kommt. Until Jesus returns. Ja, danke für eure Aufmerksamkeit. Thank you for your attention. Amen. Doesn't that just warm your heart? Wow. Hat das euer Herz erwärmt? One day we'll be standing before the Lord. Eines Tages werden wir vom Herrn stehen. And we'll be standing and seeing these people as well. Und wir werden auch diese Menschen dort treffen. And probably within 10 billion years we'll have met everybody in heaven at least once. Und in 10 Milliarden Jahren werden wir vielleicht alle einmal getroffen haben, die im Himmel sind. I mean, if there's 10 or 20 billion people in heaven. Wenn es da 10 oder 20 Milliarden Menschen gibt im Himmel. And you met one or two every day. Und du jeden Tag ein oder zwei kennenlernst. Take a long time to meet everybody, huh? Während einer langen Zeit. But we have eternity. Aber wir haben die Ewigkeit. And we will meet these people. Und wir werden sie treffen. And in Luke chapter 16 it says use natural natural resources. Und in Lukas 16 steht, verwende deine natürlichen Ressourcen, to make eternal friends. Um ewige Freunde zu schaffen. And those people will remember us and we will be bound together for eternity. Und diese Menschen werden sich an uns erinnern und wir werden für alle Ewigkeit verbunden sein. So, okay. Tim Smith is leaving Austria and his wife Diana this week. Tim Smith und seine Frau Diana fahren weg diese Woche. And we helped them to pack their container last Friday. Wir haben ihnen beim Packen letzten Freitag haben wir ihnen geholfen. And so let's have Tim come up and Diana and und so sollen sie bitte herauskommen. I forgot about you guys. Okay. I forgot about you guys. Okay. You want to say something first? Okay. Good. When I came here, I really didn't expect that I would really understand. Als ich hierher kam, habe ich nicht erwartet, wirklich zu verstehen, what we were meant to do here. Was wir hier eigentlich sollen. And I really just thought that Austria was just a place that we were here to help people. Und ich habe gedacht, Österreich ist einfach so ein Ort, wo wir Menschen helfen sollen. But I started to notice that America isn't a perfect place either. Aber ich habe erkannt, dass Amerika auch kein perfekter Ort ist. And when I was in Austria, it changed my view on America, and I noticed that we can survive in Austria and. Als ich nach Österreich kam, habe ich meine Meinung geändert über Amerika und habe auch die Erfahrung gemacht, dass man auch in Österreich überleben kann. And I didn't expect that we were going to make so many friends in Austria, and I thought it was just going to be a time where we're just in like the wilderness. Und ich habe nicht erwartet, dass ich so viele Freunde finden werde in Österreich, sondern habe mir gedacht, das wird eine echte Wüstenzeit. But now I'm starting to think that America is also a wilderness, and that. Aber jetzt denke ich, dass Amerika auch eine Wüste ist. And that really, this isn't our home, and heaven's our home. And aber das ist nicht unser Zuhause, weil unser Zuhause ist im Himmel. And really, whenever Christians are together, it's like we're united, and we can go anywhere and we'll still find people that we connect with and that we'll all connect in heaven and that will be our internal home. Und immer wenn wir mit Christen zusammen sind, werden wir verstehen, dass es darum geht und dass wir ein ewiges Zuhause haben. Jesus said the greatest commandment is to love God with everything you have. Jesus hat gesagt, das höchste Gebot ist, Gott zu lieben mit allem, was man hat. And the second greatest is to love others as yourself. Und das zweite ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. And we were attracted to CIG because we saw these two things in action. Und uns hat die CIG wirklich angezogen, weil wir gesehen haben, dass hier beide Dinge in Aktion stattfinden. We worshiped God together with a passion. Wir haben Gott zusammen angebetet mit Hingabe. And thank you for leading us into worship. Und danke, dass ihr uns in die Anbetung geleitet habt. And then we saw a community of people who loved other people so much that they were willing to go and give of themselves. Und dann haben wir eine Gemeinschaft von Leuten gesehen, die andere so sehr geliebt haben, dass sie willens waren zu gehen und ihnen zu dienen. And even go to countries that they knew no one to help and to share Jesus's love. Und sogar in Länder, wo sie niemanden kannten, der hilft und der Jesu Liebe zeigt. So thank you for what you've given us. Also danke für das, was ihr uns gegeben habt. A place to love God and to love each other. Gott zu lieben und einander zu lieben. And thank you for your friendship and for your love for us. Und danke für eure Freundschaft und eure Liebe, die ihr uns erwiesen habt. We love you and we can't wait to spend eternity with you. Wir lieben euch und wir können es kaum erwarten, die Ewigkeit mit euch zu verbringen. And I believe that we will see you before eternity again as well. Aber ich glaube, dass wir uns vorher noch einmal sehen werden. So, thank you. Danke. You want to say something? No. Levi, you want to say something? So this is Luke and Levi. This is the Luke und der Levi. So shall we pray for you? Shall we pray for them? Okay. Father, we're so thankful for this family. Vater, wir sind so dankbar für diese Familie. That you sent them to our church. Dass du sie zu uns geschickt and hast. That you sent them to Austria. Dass du sie nach Österreich geschickt hast. To bless the Christian community. Um die Christen zu segnen. And to be a witness of your love. Und Zeuge zu sein von deiner Liebe. So Father, we just send them back to the States. So schicken wir sie zurück, Vater, nach Amerika. In Dankbarkeit dir gegenüber. Für ihre Liebe. For using them. Und dass du sie verwendet hast. In our lives. In unserem Leben. Thank you and bless them richly. Danke, segne sie reichlich. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Toward the end of the service, we're going to take an offering for them to help them on their way. Wir werden später noch eine Spende einnehmen, damit wir ihnen helfen können, etwas mitgeben können auf ihren Weg. He did 16 weeks of theophostic seminar for us. Der Tim hat ganz viele Wochen theophostisches Seminar gemacht für uns. Just voluntarily. Und das hat freiwillig gemacht. Consider that today. Das sollen wir bedenken heute. Okay. Father, bless these words, I pray. Vater, segne diese Worte, ich bete. To your glory. Zu deiner Herrlichkeit. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Nothing blesses me more than to see someone like Eric come up and share the vision of our church. Nichts segnet mich mehr, als wenn jemand wie Eric heraufkommt und die Vision unserer Gemeinde teilt. I couldn't wait to get to the airport just to spend time with all of them. Ich habe es kaum erwarten können, zum Flughafen zu kommen, um sie alle wieder zu sehen. Went to McDonald's and we just sat and I heard so many stories that you haven't heard. Und wir waren bei McDonald's und ich habe so viele Geschichten gehört, die ihr noch nicht kennt. Our vision is to bring as many people into a living relationship with Jesus Christ. Unsere Vision ist, so viele Menschen wie möglich in eine lebendige Beziehung mit Jesus zu bringen. As possible. So viele wie möglich. Both locally and globally. Lokal und global. And that includes believers. Und das schließt Gläubige mit ein. And our time is short. Und die Zeit ist kurz. James chapter 4 verse 14 it says that our life is but a vapor. Jakobus 4:14 sagt, unser Leben ist nur ein Hauch. We are here and then we are gone. Wir sind hier und schon wieder weg. And Hebrews says that we die once and then we stand before God to be judged. Und im Hebräerbrief steht, dass wir einmal sterben müssen und dann vor Gott stehen, vor seinem Gericht. We have this one opportunity. Wir haben diese einzige Gelegenheit, to live by faith. Im Glauben zu leben. And the just shall live by faith. Und der Gerechte wird aus Glauben leben. That means we look at God's word and we believe it. Das heißt, dass wir Gottes Wort anschauen und dass wir es glauben. We live by faith. Wir leben im Glauben. When we stand before him one day. Und wir stehen vor ihm eines Tages. We say, well, I didn't know that. I knew it, but I didn't actually believe it. Und wir sagen, ich habe es zwar gewusst, aber ich habe es nicht wirklich geglaubt. I mean, if you had only shown me this place for a moment, Lord, I would have lived such a more effective life. Herr, wenn du mir diesen Ort vorher nur einen Moment gezeigt hättest, hätte ich ein viel effektiveres Leben gelebt. I mean, if you had just shown me heaven for 5 seconds. Wenn du mir nur für 5 Sekunden den Himmel gezeigt hättest, I would have been different. Dann wäre ich anders gewesen. I would have been more involved. I would have been more passionate. Dann wäre ich mehr involviert und mehr hingegeben gewesen. And Abraham said to the rich man in hell. Und der Abraham sagt zu dem reichen Mann in der Hölle. As Abraham was on the paradise side. Denn der Abraham war im Paradies. And the rich man was on the dark side, the Hades side. Und der reiche Mann war auf der anderen Seite, auf der dunklen Seite im Hades. In Luke chapter 16 there was a fixed gulf between the two. Und dazwischen hat es einen Spalt gegeben zwischen den so beiden. So you could not pass over. Und es konnte nicht einer zum anderen hinüber. This is the place of departed spirits. Und das ist der Platz der geteilten Geister, below the surface of the earth. Die unter der Erdoberfläche sind. And when Jesus said to the thief on the cross, und als Jesus zu dem Dieb am Kreuz gesagt hat, today you will be with me in paradise. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. He wasn't speaking of heaven, he was speaking of that place where Abraham was. Dann hat er nicht vom Himmel gesprochen, sondern von diesem Ort, an dem auch Abraham war. And the rich man in hell said, I have brothers on the earth, on the surface. Und der reiche Mann hat gesagt, ich habe Brüder, die noch auf der Erde leben. Please send Lazarus. Bitte schick den Lazarus. To tell them of this place. Damit er ihnen sagt, dass es diesen Ort hier gibt, diese Hölle. Because if somebody comes back from the dead, they will believe. Denn wenn jemand vom Toten zurückkommt, werden sie ihm glauben. And Abraham said, they have Moses and the prophets. Aber Abraham hat gesagt, sie haben Mose und die Propheten. That represents God's word. Die repräsentieren das Wort Gottes. They have Moses and the prophets, they have God's word. Sie haben das Wort Gottes. If they won't listen to Moses and the prophets, wenn sie nicht Moses und den Propheten hören, even if somebody came back from the dead, dann werden sie auch nicht auf den hören, der aus den Toten zurückkommt. We are believers. Wir sind Gläubige. We live by faith. Wir leben im Glauben. We need to give our heart to God's word. Wir müssen unser Herz dem Wort Gottes ausliefern. We need to press out of our comfort zones. Wir müssen aus unserer Komfortzone aussteigen. And reach out beyond our borders. Und müssen über unsere Grenzen hinausreichen. Because this is our eternal inheritance. Denn das ist unser ewiges Erbe. We will reap what we sow. Wir werden das ernten, was wir gesät haben. And if we press beyond, und wenn wir darüber hinausgehen, and we have a vision that is impossible by nature, und eine Vision haben, die vom Menschlichen her unmöglich ist, but we are believing God by faith that He can do anything, aber wir glauben Gott im Glauben, dass er alles tun kann, that all things are possible for Him, dass alle Dinge möglich sind für like ihn, like we heard a few weeks ago, wie wir schon vor ein paar Wochen gehört nothing haben, nothing is impossible for God. Nichts ist unmöglich für Gott. Philippians chapter 4 verse 13. Philipper 4 Vers 13. We can do all things through Christ who strengthens us. Wir können alle Dinge tun durch Christus, der uns stärkt. And a vision that is not beyond our resources is not a vision from God. Und eine Vision, die nicht über unsere eigenen Kräfte hinausgeht, ist nicht von Gott. God is calling us to do the impossible. Denn Gott hat uns berufen, das Unmögliche zu tun. He called Moses to step into a Red Sea. Er hat Mose berufen, in das Rote Meer zu treten. Und eine ganze Nation aus Israel zu führen, und das war unmöglich. Und wie er vom Roten Meer gestanden ist, sagt der Herr, sag ihnen, dass sie stillstehen sollen und schau. Denn die Schlacht gehört dem Herrn. He took them through impossible situations. Und er hat sie durchgebracht durch unmögliche Situationen. And God will always take us through impossible situations. Gott wird uns immer durch unmögliche Situationen bringen, um uns zu zeigen, dass er in unserer Mitte ist. Und er bringt uns zu dem Zweck, den wir in unserem Leben haben, individually, jeden Einzelnen and as a church, und auch als Gemeinde. Now with that said, I just want to address a couple issues. Ich möchte noch ein paar Sachen ansprechen. I got an email this week, ich habe ein E-Mail bekommen diese earlier Woche. This week, Anfang der Woche. And somewhere in the middle of the week. It was just a very hateful email. Very das hateful. War ein sehr hasserfülltes E-Mail. From someone who comes to our church or was coming to our church. Von jemandem, der in unserer Gemeinde ist oder kam. It was just full of slander. Und es war wirklich voll von übler Nachrede. And it was just the most grieving thing to read. Und es war wirklich betrübend, das zu lesen. And you wonder, how could such words come out of a Christian's mouth? Und du wunderst dich, wie können solche Worte überhaupt aus dem Mund eines Christen herauskommen? Slander. Do you know what slander is? Üble Nachrede. Wisst ihr, was das ist? Slander. Üble Nachrede. Slander is spoken or written words. Ist ein gesprochenes oder geschriebenes Wort. That falsely or negatively reflect on a living person's reputation. Dass den Ruf einer Person in ein falsches oder negatives Licht drückt. Slander is spoken or written words that falsely or negatively reflect on a living person's reputation. Ein gesprochenes oder geschriebenes Wort, das den Ruf einer Person in ein falsches oder negatives Licht drückt. Slander. Das ist üble Nachrede. In Romans chapter 1 Paul talks about the pagan nations. In Römer 1 spricht Paulus über about the heiden. Die Heiden. And all the sins that the Heiden were committing. Und alle Sünden, die Heiden begangen haben. And he lists three things among them. He was talking about all you can read in Romans 1. And he lists among all these sins gossip. Und unter diesen Sünden hat schlechtes Reden, also Geschwätz. Strife. Üble Nachrede. Strife, Streit. And slander. Und üble Nachrede. This is what characterized the pagan nations who did not know God at all. Damit hat eben die Heiden beschrieben, die Gott überhaupt nicht kennen. And to read something that comes out of a Christian's mouth. Und dann so etwas zu lesen, was aus dem Mund eines Christen kommt. About somebody else. Über jemand anderen. But worse than that. Aber noch schlimmer als das. Is that they put people in the CC. Dass die Leute. That was the worst thing. Das Schlimmste war, that was the most horrible thing. Dass sie dass sie es weitergeleitet yeah. haben an andere Leute. You see all the people in the CC, du kannst alle Leute sehen, an die sie es weitergeleitet what in the haben. World is this person thinking? Und du denkst, was denkt diese Person eigentlich? I want to read something from Joyce Meyer. Ich möchte euch was vorlesen von Joyce Meyer. About strife. Über Streit. You know what strife is? Wisst ihr, was Streit ist? Strife is an angry undercurrent. Das ist ein zorniges, unterschwelliges. An undercurrent. An angry undercurrent that is fueled by gossip. Das Gefühl ist mit übler Nachrede. It's an undercurrent. It's an angry undercurrent. Es ist ein böser Unterton. Joyce ein unterschwelliger, böser Unterton. Joyce Meyer says, strife leads to hatred. Streit führt zum Hass. If left uncontrolled, strife destroys. Und wenn es nicht kontrolliert wird und nicht damit konfrontiert wird, dann zerstört es. Brings trouble to church members. Es bringt Schwierigkeiten den Gemeindemitgliedern and leadership und der Leiterschaft to God's work und dem Werk Gottes. And many become defiled. Und viele werden dadurch beschmutzt oder angesteckt. Strife kills. Es tötet. It kills the anointing. Es tötet die Salbung. It kills the blessings. Es tötet den Segen. The peace and the joy. Den Frieden und die Freude. Strife begins within an individual person. Es beginnt in einer Person. Strife is exactly the opposite of the peace of the Holy Spirit. Und es ist genau das Gegenteil von dem Frieden des Heiligen Geistes. I cannot stop strife. I cannot stop it. Ich kann es nicht stoppen. I cannot stop gossip. Ich kann auch nicht üble Nachrede stoppen. And I cannot stop slander. Und ich kann auch nicht stoppen, wenn Leute schlecht übereinander reden. I can't stop it. Ich kann das nicht stoppen. But we can. Aber wir können das. Do you understand me? Versteht ihr das? We can. Wir können das. We can. Wir können. We can. Wir können. Wir können. We can. Wir können es. I cannot. Ich kann es by nicht myself. Allein. Ich kann es nicht allein. I cannot with 10 people. Auch nicht mit 10 Leuten. I cannot with 20 people. Und auch nicht mit 20 And Leuten. I cannot stop it with 40 people. Und auch nicht mit 40 Leuten. But I can stop it with 300 people. Aber mit 300 Leuten kann man es stoppen. If you love yourself, if you love yourself in the Lord. Wenn du dich selbst liebst im Herrn. Let's say this, if you value your own life. Wenn du dein eigenes Leben wertschätzt. You will stop it. Dann musst du es stoppen. If you value the life of your family. Und wenn du das Leben deiner Familie für wertvoll and if you achtest. Value the life of this church. Und das Leben dieser Gemeinde. And if you value the lives of the people that we want to reach. Und wenn du wertschätzt die Leben von den Leuten, die wir erreichen wollen, you will stop it. Dann musst du es stoppen. When somebody puts you on a CC that has nothing to do with you. Wenn dich jemand da in diese Weiterleitungsliste setzt, das hat nichts mit you dir write, zu tun. You write them back and you ask them, why did you put me on the CC? Dann schreibst du zurück, warum hast du das an mich weitergesendet? I want a clear explanation as to why you put me on the CC. Ich möchte genau wissen, warum du meinen Namen dort hineingesetzt hast. What was your purpose? Was war dein Zweck? What was your intent? Was wolltest du damit erreichen? Because slander. Denn üble Nachrede is the intent to destroy someone's reputation. Will den Ruf eines anderen Menschen zerstören. And unless you join me in stopping it, und wenn du dich nicht mit mir vereinst und das stoppst, we can close these doors of the church. Dann können wir die Türen der Gemeinde because schließen. We will not exist by Christmas. Denn dann werden wir zu Weihnachten nicht mehr existieren. Unless you join me in stopping it. Außer du stellst dich auf meine Seite und bist dabei, es zu stoppen. You understand? Verstehst this is das? A serious thing. This is serious. This is serious stuff. It's das ist, serious. Das ist wirklich ganz ernst. It is so serious. Das ist todernst. When you listen to someone who slanders, wenn du jemanden zuhörst, der schlecht it says spricht, in Proverbs that it goes down into the soul. It goes down like a small morsel. In den Sprüchen steht, dass es hinuntergeht. Like something that's small to eat. That's a, it's like a. Wie ein Leckerbissen. It goes down. It goes down. You listen and it kind of just goes down. Man kann so leicht schlucken. Oh, what's this email? Oh my gosh. Was ist das für eine E-Mail? Oh, that's a little bit harsh. Ooh, das ist what else? Ah, I didn't know that. Das habe ich gar nicht gewusst. Yeah. Wow, I didn't know that about Pastor Rob. Oh, I didn't know that about, Okay. You know what just happened? Weißt du, was dann passiert? Something just went down into your soul. Irgendetwas kommt in deine Seele. And if you went to Tim's Theophostic seminar. Und wenn du im theophostischen Seminar von Tim warst. The whole seminar was about lies that lodge in your soul. Im ganzen Seminar ging es darum über Lügen, die man in seine Seele aufgenommen hat. They lodge. You know what the word lodge means? It like it lodges itself. Und die wirklich feststecken an deiner Seele. And it has an effect later. Und später hat es eine Auswirkung. Then you sit in service and you wonder. I'm not getting anything out of this message. Und sitzt du im Gottesdienst und denkst dir, die Botschaft sagt mir überhaupt nichts. And you read the message from the Word. Und du liest dann die Botschaft aus dem Wort. No matter what you say, they can't receive. Egal was du sagst, es kann nicht empfangen werden. That is the result of you listening purposely or accidentally to slander. Und das ist das Resultat, wenn du absichtlich oder unbeabsichtigt übler Nachrede zuhörst. Und sie empfängst. You have to protect your soul. Du musst deine Seele beschützen. I was talking to, I mentioned this. I was talking to someone, a Christian from another church. Ich habe zu jemandem gesprochen, ein Christ von einer anderen Gemeinde. Actually, a pastor. Ein Pastor. And he said something about another preacher that I listened to. Und er hat etwas gesagt über einen anderen Prediger, den ich gern höre. And it wasn't nice. Das war nichts Nettes, was er gesagt hat. Next time I listened to that preacher, I could not receive a thing. Und als ich das nächste Mal diesen Prediger angehört habe, konnte ich von ihm nichts empfangen. And I recognized right where the lie, right what happened. Und ich habe erkannt, warum das so passiert ist. I let a lie come in, eine andere Lüge ist hereingekommen and it lodged, und hat and sich it affected my soul. Und hat meine Seele. And I went back to the preacher. I went back to the pastor. Und ich bin zurückgegangen zu diesem Pastor. And we talked about it. Und ich habe mit ihm darüber gesprochen. To cleanse your heart of information that you take in. Dein Herz zu reinigen von Informationen, die du in dich aufgenommen hast. You have to repent. Das musst du wirklich bekennen. You have to say, God, I am sorry that I exposed my heart to that. Du musst wirklich sagen, Herr, es tut mir leid, dass ich mein Herz dem ausgeliefert habe. 1 John chapter 1 verse 9, cleanse me. 1. Johannes 2 vers 9, Herr, reinige mich. Because it goes into the soul. Denn es geht hinein in die Seele. Proverbs chapter 4 verse 23, guard your heart with all diligence. Sprüche 4 vers 23, beschütze dein Herz mit Fleiß. Gossip. Üble Nachrede. You know what gossip? Tratsch. I want to show you a verse. Ich will euch einen Vers zeigen. From Proverbs 26. Von Sprüche 26. Fire goes out without wood. Feuer erlischt, wenn es kein Holz mehr gibt. And quarrels disappear where gossip stops. Und Streit legt sich von selbst, wenn der Klatsch aufhört. Strife. Streit. Strife is an undercurrent of anger that is fueled by gossip. Streit ist ein unterschwelliger Zorn, der gefüllt ist mit Klatsch. It's interesting how Christians have no conviction of gossip. Und es ist interessant, wie manchen Christen überhaupt nicht bewusst ist, was das bedeutet. All of us cross the line at times. Wir alle übertreten diese Linie. The line is so easy to cross. Es ist so leicht, diese Linie zu übertreten. You're sitting on a bus. Du sitzt bei einer Busstation. You're sitting on the bus, in the bus. Im Bus. Someone steps on the bus. Jemand steigt ein. And they have ears that are really, really big. Und die haben wirklich große Ohren. And you look over and you think, oh my God, that's like. Und du schaust drüber und denkst. Person, I've never seen ears that big in my whole life. Ich habe noch nie so große Ohren gesehen mein ganzes Leben lang. Turn to the person next to you, say, do you see that person over there? Und dann drehst du dich zu der Person neben dir und sagst, hast du den gesehen? I've never seen ears that big in my whole life. Ich habe noch nie so große Ohren gesehen. So far it's okay. It's okay. So far it's okay. So weit ist es noch okay. And then you cross the line. Aber dann tritt man über die Linie. I wonder if they work for a circus. Ich frage mich, ob der vielleicht in einem Zirkus arbeitet. I wonder if he was interviewed by Disney World. Oder ich frage mich, ob er schon interviewt wurde von Disney World. You see, you cross the line. Und dann übertrittst du die Linie. And it's gossip. Und das ist Klatsch. Gossip. It's the pleasure of deliberately focusing on the differences. Es ist Freude daran zu haben, sich auf die Unterschiede zu konzentrieren. Peculiarities. Is that word? Besonderheiten, Eigenheiten. Like somebody's big ears. Zum Beispiel jemand hat zu große Ohren. Weaknesses. Schwächen. Or faults of others. Oder Fehler von anderen. And then talking to others about it. Und dann mit anderen darüber sprechen. In order to belittle that person. Um die andere Person klein zu machen. Or just to have fun. Oder einfach um Spaß zu at haben. That person's expense. Auf Kosten dieser anderen Person. And it makes you feel so much better about yourself. Und du fühlst dich dabei so viel besser. We can do that about nationalities. Das kann man über Nationalitäten machen. We can do that about anything. Das kann man mit allem machen. It's the difference between observing something and then crossing the line. Der Unterschied, etwas zu beobachten und dann aber diese Linie zu übertreten. And that line is so easy to cross. Und diese Linie kann so leicht übertreten werden. And we need to catch each other on it. Catch each other on it. Und wir müssen uns immer wieder selber erwischen dabei. It's in all of us. Denn es ist in uns allen. We all have sin natures. Wir alle haben eine Sündennatur. We will all cross that line. Wir alle werden über diese Linie we durchsteigen. Have to stop each other. Wir müssen auch einander and say, hey, let's not go there. Wir müssen sagen, halt, dort lass uns nicht hingehen. Let's not go there. Lass uns dort nicht hingehen. And we need to say, I'm sorry, I just crossed the line. Und wir müssen sagen, es tut mir leid, ich habe gerade die Linie übertreten. It says in Ephesians chapter 4. In Epheser Kapitel 4. I'll just read it. Ephesians chapter 4. Epheser 4. Starting with verse 29. Vers 29. Do not use foul or abusive language. This is from the New Living Translation. Let everything you say be good and helpful. Alles, was du sagst, soll gut und hilfreich sein. Other version says, let no corrupt communication come out of your mouth. Eine andere Version sagt, lass aus deinem Mund keine korrupte Kommunikation heraus. But that which gives grace to the hearer. Sondern nur das, was dem Hörenden Gnade bringt. So that your words will be an encouragement to those who hear them. Dass die Worte den auferbauen mögen, der sie hört. And do not bring sorrow to God's Holy Spirit. Und betrübe nicht den Heiligen Geist. Imagine that. Do not bring sorrow to God's Holy Spirit. Betrübe nicht den Heiligen Geist. By the way you live. In der Art und Weise, wie du lebst. Going to verse 31. Und im Vers 31. Get rid of all bitterness. Werde alle Bitterkeit los. Rage. Zorn. Anger. Harsh words Zorn, Bosheit, and slander, und üble Nachrede, as well as all types of evil, und auch alle Arten von Bosheit. Instead, be kind to each other, stattdessen seid freundlich zueinander, tender-hearted, freundlichen Herzens. You can just read it right there. Okay. You can't find it. That's right. Forgiving one another, einer dem anderen vergebend, just as God, for Christ's sake, forgave you, so wie Gott um Christi willen euch vergeben hat. We are passing through the valley of strife. Wir gehen durch das Tal des Streits. Every church will pass through that valley. Und jede Gemeinde wird da durchgehen müssen. You're not going through anything that every other church in the world will not go through. Wir werden nicht durch irgendetwas gehen, durch das nicht auch alle anderen Gemeinden auf der ganzen Welt auch durchgehen müssen. God is sowing us unto death. Denn Gott sät uns in den Tod. God is testing every single one of us. Every Gott testet jeden einzelnen von uns. You are not outside of the situation. Du bist nicht außerhalb der Situation. If you think you are, then you're wrong. Wenn du das glaubst, dann liegst du falsch. I asked people 2 weeks ago if you'd pray with me for 7 weeks. Ich habe Leute gebeten, mit mir zu beten für die nächsten 7 Wochen. Would you continue to pray with me for the next 5? Wollt ihr für die nächsten 5 Wochen fortfahren, mit mir zu beten? You don't have to fast every day, but here and there fast a little bit. Du musst nicht jeden Tag fasten, aber hier und da vielleicht. And ask God. Und Gott bitten. Restore peace in my life. Bitte stell den Frieden in meinem Leben wieder and her restore peace in the church. Und den Frieden in der Gemeinde. So that these kind of emails do not exist. Damit diese Art von E-Mails nicht mehr existieren people who müssen. Would write such emails would be so ashamed of themselves. Dass Leute, die das schreiben, sich selbst so schämen mögen. That the people who are in the CC und auch die Leute, die das weiterempfangen, would have the courage to write these people und die vielleicht ermutigt haben, so etwas zu schreiben. I want to know the purpose of you putting me in the CC. Und die Fragen, ich möchte wirklich wissen, aus welchem Grund du das an mich weiterleitest. Jesus said in Matthew chapter 12, Jesus sagt in Matthäus Kapitel 12, if you're not gathering with me, wenn du nicht mit mir sammelst, then you are scattering. Dann zerstreust du. And you can ask the person that question. Und du kannst die Person eine Frage stellen. Is this email gathering or is it scattering? Dient diese E-Mail dazu, zu sammeln oder zu zerstreuen? Nothing is going to stop God's purpose for this church. Nichts wird den Zweck Gottes für diese Gemeinde aufhalten. But in 1 Corinthians chapter 5, it Aber warns in 1. Korinther Kapitel 5 gibt es eine it Warnung. Warns the church. Es warnt die Gemeinde. It says that God will deal with people outside. Gott wird sich mit diesen Menschen beschäftigen außerhalb der Church. Außerhalb But der you Gemeinde. Deal with the people inside the church. Aber du musst die Lösungen finden innerhalb If you der have Gemeinde. An issue, go along to your brother. Wenn du ein Problem hast, geh zu deinem Bruder Don't allein. Involve other people. Und sprich nicht mit anderen darüber. Galatians chapter 6 verse 1. Galater 6 Vers 1. If you see your brother sinning, go to him in meekness. Wenn du siehst, dass dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm in Sanftmut. Not with an undercurrent of anger. Nicht mit einem unterschwelligen Zorn. With meekness. Sondern in Sanftmut. Geh zu ihm. And restore your brother. Und stelle deinen Bruder wieder her. And be careful. Und sei vorsichtig. Knowing that you can fall the same way. Und bedenke, dass du auf die gleiche Art und Weise fallen könntest. I love this church. Ich liebe diese Gemeinde. This church started in my living room 25 years ago. Diese Gemeinde hat vor 25 Jahren in meinem Wohnzimmer begonnen. With two Polish refugees. Mit zwei polnischen Flüchtlingen. Who left 6 months later. Die 6 Monate später wieder abgereist sind. I'm 52 years old. Ich bin 52 Jahre alt. In 25 years God has done a wonderful work. Und in 25 Jahren hat Gott hier wirklich ein wundervolles Werk getan. And if the Lord doesn't come back soon. Und wenn der Herr nicht bald zurückkommt, and we have another 25 years und wir noch einmal 25 Jahre by His haben, grace, durch seine Gnade, what can God do with 300 to 400 of us? Was kann Gott tun mit 300 oder 400 von who uns, are bound together by His peace? Die zusammengebunden sind durch seinen Frieden. In the beginning of Ephesians chapter 4, am Anfang vom Epheserbrief im Kapitel 4, Paul says, I, the prisoner of the Lord, sagt Paulus, ich bin ein Gefangener des I Herrn. Beseech you, I ask you, und ich bitte euch, ich flehe euch an, to walk worthy of the calling that God called you with. Dass ihr würdig wandelt der Berufung, zu der Gott euch berufen hat. And watch, with all lowliness, with all humility, in aller Demut, with all long suffering, und in allem Durchhaltevermögen, with all meekness, und in aller Sanftmut, and with all forbearance, und alles ertragend, endeavoring, doing everything you can, und dass ihr alles tut, was euch möglich ist, to keep the unity, die Einheit zu erhalten, in the bond of peace, in dem Band des Friedens. It starts with you in your heart. Und das beginnt bei dir in deinem Herzen. Is there peace reigning in your heart? Regiert der Friede in deinem Herzen? Or is there strife? Oder der Streit? Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel. I thank you for your love for us. Wir danken dir für deine Liebe für uns. For every one of us here. Jeder einzelne von uns hier. Maybe there's somebody here for the first time. Vielleicht ist jemand zum ersten Mal hier. I want to ask you a question. Da möchte ich dir eine Frage stellen. Have you ever received the love of God in your life? Hast du jemals schon die Liebe Gottes in deinem Leben empfangen? Have you ever prayed? Hast du je gebetet? Dear God, lieber Gott, speak to me. Sprich zu mir. Show yourself to me. Zeig dich mir. Please. Bitte. Jesus came from heaven. Jesus kam vom Himmel. As God's son. Als der Sohn Gottes. He died on the cross as the Lamb of God. Und er starb am Kreuz als das Lamm Gottes. He took our place. Er hat unsere Stelle eingenommen. Died for our sin. Er starb für unsere was Sünde. Buried. Er wurde begraben. And rose from the grave. Und er ist wieder auferstanden. On the third day, after 3 days. Am dritten Tag. And today he is alive. Und heute lebt er. And he loves you. Und er liebt dich. And he knows your name. Und er kennt deinen Namen. If you want him in your life, wenn du ihn in deinem Leben haben möchtest, pray a simple prayer. Dann bete ein ganz einfaches Gebet. God, forgive me for my sin. Gott, vergib mir meine Sünde. Cleanse me, I pray. Reinige mich, das bitte ich. Cleanse me through the sacrifice of Jesus, your son. Reinige mich durch das Opfer von Jesus, deinem Sohn. Say these words very quietly. Sag diese Worte ganz still. God forgive me. Gott vergib mir. Say them out. God forgive me. Sag es, Gott vergib mir. In Jesus name. In Jesu Namen. And for the church. Und für die Gemeinde. What's in your heart? Was ist in deinem Herzen? Is there strife? Ist dort Streit? Or is there peace? Oder ist dort Frieden? Psalm 55, verse 21. Psalm 55, Vers 21. Their words were smooth as butter. Their words Ihre were Worte smooth. Sind angenehm. Like butter. Wie Butter. But there was war in the heart. Aber in ihrem Herzen war Krieg. They spoke words of peace, but in the heart were swords. Sie haben Worte des Friedens gesprochen, aber im Herzen waren Schwerter. What's in your heart today? Was ist in deinem Herzen heute? God sees it. Gott weiß das. Would you pray with me? Möchtest du mit mir beten? That God would cleanse our hearts. Dass Gott unsere Herzen reinigen möge. Together. Zusammen. Dear Father. Lieber Vater. We sit here. Wir sitzen hier. As one local church. Als eine lokale Gemeinde. Before you. Vor dir. We have disgraced your name. Und wir haben deinen Namen Unehre gebracht. We as a church wir als Gemeinde have disgraced your name. Haben deinem Namen Unehre gebracht. We ask for forgiveness. Und wir bitten dich um Vergebung. All of us. Alle von uns. We ask for you to cleanse us. Wir bitten dich, dass du uns reinigst. Because we are one church. Denn wir sind eine Gemeinde. We ask you to search the heart of each one of us. Wir bitten dich, dass du das Herz jedes Einzelnen von uns erforscht. Hold us accountable for what is in our hearts. Und dass du uns dafür verantwortlich hältst, was in unserem Herzen ist. That we no longer grieve the Holy Spirit in our own heart. Dass wir den Heiligen Geist in unserem eigenen Herzen nicht dienen. Nor grieve the Spirit in the heart of someone else. Und auch nicht den Geist im Herzen von anderen betrüben. For as your word states, denn wie dein Wort sagt, better that a millstone be hung around our necks. Es ist besser, dass ein Mühlstein den Hals gewickelt and that we are thrown into the deepest sea. Und wir in den tiefsten See geworfen würden, to cause a little one to stumble. Als dass wir einen Kleinen dazu bringen, zu stolpern. Father, I hold us. Everyone here is a witness to that verse. Vater, jeder einzelne von uns hier ist ein Zeuge von diesem Vers. That if we cause a little one to stumble, dass wenn wir einen Kleinen zu Fall bringen, through the emails that we send, durch die E-Mails, die wir schicken, through the conversations that we have, durch die Gespräche, die wir haben, even if they are covered with Bible verses. Selbst wenn sie mit Bibelversen bestickt sind, it is still what it is. Es ist trotzdem, was es ist. Gossip is gossip. Üble Nachrede ist üble Nachrede. Slander is slander. Und Geschwätz bleibt strife Geschwätz. Is strife. Und Streit bleibt Streit. And I pray this morning, und wir beten heute Morgen, that you would forgive us, dass du uns vergeben mögest, you would cleanse us, dass du uns reinigen mögest, you would restore us, dass du uns wiederherstellst, to the church that you've called us to be. Zu der Gemeinde, zu der du uns berufen hast. That we would fulfill our purpose. Und dass wir unseren Zweck erfüllen mögen. In bringing your love. Und deine Liebe bringen. To as many people as possible. Zu so vielen Menschen wie nur möglich. We pray. Das beten wir. And ask you. Und wir bitten dich. To seal these words to our hearts. Dass du diese Worte in unseren Herzen siehst. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.